Neben dem sozialen, kulturellen und ökonomischen Kapital nennt Bourdieu noch das symbolische Kapital, das nach Meersalzbutter schmeckt und sich zu Markenlogos ausformt. Symbolisches Kapital bezeichnet die Dinge, mit denen man signalisiert, dass man an bestimmte Orte passt oder dass man ein bestimmtes Einkommen hat. Wahrscheinlich könnte man argumentieren, dass Saussan Chablis Rolex eine Art von symbolischem Kapital ist. Sie zeigt damit, was sie sich leisten kann und dass ihnen die Welt gehört, in der sie sich bewegt. Um der Welt sein symbolisches Kapital zu zeigen, braucht man einen gewissen Habitus. In Chablis Fall wäre das etwa die Besonnenheit, nicht jedem neuen Kollegen die Rolex unter die Nase zu halten und dazu den Preis zu nennen, sondern die Uhr mit der selbstverständlichen Würde zu tragen, die man nur besitzt, wenn einem 7.000 Euro nicht die Welt bedeuten. Der Habitus besteht weniger aus Regeln als aus feinen Grenzmarkierungen. Es ist nicht unbedingt festgeschrieben, welche Uhren man tragen sollte, aber es ist schon allen klar, welche Uhren man auf gar keinen Fall tragen sollte. Es gibt kein Regelwerk dafür, wie man ein Netzwerk knüpft oder ritualisierte Gepflogenheiten für Gespräche mit Vorgesetzten. Aber es gibt natürlich Dinge, die man unter keinen Umständen sagen sollte. Wer einen Habitus neu lernt, kann zwar durch Nachahmung einiges richtig machen. Herauszufinden, was man alles falsch machen kann, ist aber viel schwieriger. Wer in einem Habitus seit seiner Kindheit beheimatet ist, ist hingegen nie gezwungen, sich selbst von außen zu betrachten. Der Habitus erfordert keine Anpassungsleistung. Er ist eine zweite Natur, die man entsprechend ungezwungen zur Schau stellt.